Deutschland, Radio Kultur, die Ortszeit. US-Präsident Obama in Deutschland, darüber haben wir zu Beginn dieser Stunde ausführlich berichtet. Im internationalen Pressegespräch schauen wir jetzt in die arabischen Zeitungen. Es geht um die Grundsatzrede gestern in Kairo. Eine Rede, mit der das Verhältnis der USA zu den islamischen Ländern neu justiert werden sollte. Die arabischen Zeitungen hat Birgit Kaspar in Beirut gelesen. Guten Tag, Frau Kaspar. Guten Tag, Herr Ricke. Die Erwartungen waren ja groß, vielleicht waren sie sogar sehr groß. Hat denn Obama aus der Sicht der Kommentatoren diese Erwartungen auch erfüllt? Ja, im Großen und Ganzen schon. Alle Kommentare, die ich gelesen habe, loben den veränderten Ton unter Barack Obama. Sie würdigen auch die sensible Auseinandersetzung mit der islamischen Kultur, den Versuch, wirklich als respektvoller Partner aufzutreten und nicht als Diktator mit Militärstiefeln wie der Vorgänger Bush. Aber dann gehen die Meinungen auch auseinander. Der Daily Star im Libanon spricht von einem Ereignis von, Zitat, globaler Großartigkeit, vor allem weil Obama sich verpflichtet habe, den arabisch-israelischen Konflikt zu lösen, ebenso wie die Konfrontation mit dem Iran, und zwar als Partner. Auch die Jordan Times spricht von heilenden Worten mit Blick auf den Palästina-Konflikt. Sie schreibt, nach vielen Jahren fehlgeleiteter US-Präsidenten kehrt Obama zurück zum internationalen Recht und nennt die israelischen Siedlungen unrechtmäßig. Anders sieht das zum Beispiel die libanesische Zeitung Al-Akhbar, die der Hisbollah nahesteht. Gelobt werden hier die Koranverse, die Obama in seiner Rede eingestreut hat. Doch wörtlich, neben dieser wunderschönen interkulturellen Symphonie bleiben die tiefgreifenden Unterschiede nicht verborgen. Der Kommentator bemängelt vor allem, dass Obama keine Worte der Entschuldigung für die unschuldigen Opfer amerikanischer Waffen in Palästina, dem Irak, dem Libanon und Afghanistan gefunden hat. Obama ist ja in dieser Rede sozusagen mit zwei ausgestreckten Händen auf die islamische Welt zugegangen, hat aber auch gleichzeitig erklärt, dass er natürlich für die Existenz Israels eintritt, dass er sich zu Israel bekennt. Da hat er auch durchaus positive Reaktionen aus der jüdischen Welt dafür bekommen. Wie nimmt man denn in der arabischen Welt, in der islamischen Welt dieses klare Eintreten für Israel auf, das uns ja in Europa ganz selbstverständlich erscheint, aber doch in der Region von vielen auch in Zweifel gezogen wird? Naja, auch mit einer gewissen Gelassenheit, muss man sagen, denn es ist ja nichts Neues. Bis jetzt hat jeder US-Präsident das getan, oft in sehr viel drastischerer Weise. Und man versteht in der arabischen Welt auch, dass amerikanische Präsidenten das schon aus innenpolitischen Gründen tun müssen, dass das gar nicht anders möglich ist. Was neu ist, ist, dass Obama daneben klare Worte für das Leiden der Palästinenser gefunden hat. Und das wird gelobt, dass eben dieses Leiden nicht tolerierbar sei, wie Obama sagte. Und auch für das Recht der Palästinenser auf ihren eigenen Staat an der Seite Israels eintritt. Die panarabische und von Saudi-Arabien finanzierte Zeitung Al-Hayat schreibt dazu, Zitat, der US-Präsident setzt sein eigenes Konzept einer Partnerschaft mit Israel um. Und darin spielt Israel nicht mehr die Rolle des verwöhnten Alliierten, der sofort und jederzeit alles bekommt, was er verlangt. Die libanesische Zeitung As-Safir zitiert hingegen, wie sie es ansprachen, gerade diese unverbrüchlichen Beziehungen zu Israel als einen Grund dafür, warum Obama trotz der schönen Worte seiner Ansprache in der Substanz keinen Politikwechsel eingeleitet habe. Obama hat sich auch relativ deutlich zu bestimmten Gesellschaftsstrukturen in der Region geäußert. Wenn er zur Religionsfreiheit aufruft, zur Demokratie, zur Garantie von Frauenrechten, dann klingt das ja wie der Ruf nach der Aufklärung, die Europa einmal erlebt hat und die vielleicht in manchen Staaten in der Region noch ansteht. Bleibt sowas denn unwidersprochen? Nicht ganz. Hier gibt es auch verschiedene Einschätzungen, wobei man anmerken sollte, dass interessanterweise die Blätter, die den überwiegend autokratischen Regierungen in der arabischen Welt nahestehen, dieses Thema elegant ausgespart haben. Von einigen Kommentatoren wird natürlich die Forderung nach mehr Demokratie und Menschenrechten auch erfreut aufgegriffen. Einige Mutige zeigen sogar den Widerspruch auf, dass Obama nämlich einerseits den Respekt der Menschen- und Bürgerrechte einfordert, andererseits sich aber auch als Partner eben der Regierungen darstellt, die den Respekt dieser Rechte zur Not mit Polizeiknüppeln unterbinden. Die Jordan Times hebt in dem Zusammenhang hervor, dass es wichtig sei, diese Reformen in Partnerschaft zu erreichen. Und die libanesische Oppositionszeitung Al-Akhbar sagt, Obama verspreche, Demokratie nicht zu erzwingen, wie das sein Vorgänger Bush getan hat, aber er versuche, uns seine Lesart von Menschenrechten überzustülpen. Und dann schreibt der Kommentator, vielen Dank auch für den Etikettenwechsel. Jetzt hat man viel gesprochen, viel diskutiert, aber es geht natürlich auch ums Handeln. Welche Taten erkennt man denn in den arabischen Zeitungen? Das ist ein ganz kritischer Punkt. Bisher nämlich eben keine, außer eben dieser schönen Geste in Form der gestrigen Rede. Und das ist Konsens in der arabischen Welt. Präsident Obama wird sich an seinen Taten messen lassen müssen, nicht nur an seiner Rede, obwohl man in weiten Teilen überzeugt ist, dass diese Rede für ein allgemein besseres Klima gesorgt hat. Vor allen Dingen auch, weil der Unterschied zu Bush nicht größer sein könnte. Aber auch die wohlwollenden Kommentatoren wollen Taten sehen. Die Zeitung am Golf, Khalij Times, titelt kurz und bündig: Zeit für Taten, Mr. President. Vielen Dank, Birgit Kaspar in Beirut. Das politische Feuilleton beschäftigt sich gleich mit der Europawahl, mit der besonderen Perspektive Deutschland und Polen. Sie hören die Ortszeit von Deutschland Radio Kultur.